So, hi, willkommen zur ersten Ausgabe unseres Podcasts. Ja, wir haben vor 2 Wochen, wann waren das? Vor 2 Wochen, wo wir auf Instagram live gingen? Jetzt sei lang her. Aber jetzt lasst mich halt auch erst, schneid es raus. Wir können einfach weitermachen, wir sagen Markus, der soll es rausschneiden. Okay. Nee, erst einmal alle, die jetzt dazu sehen und zuhören, herzlich willkommen. Also wir schneiden es nicht raus, ne? Das ist dir klar. Ja, ich hoffe schon, dass wir es rausschneiden. Auf gar keinen Fall. Das kannst du vergessen. Auf gar keinen Fall schneiden wir es raus. Ey, wir müssen noch professionell sein, ey. Ja, das ist schon vorbei jetzt. Scheiße. Hey, wir freuen uns. Erster Podcast, schauen wir mal, wo es uns hinbringt, und wir wollen Spaß haben, ihr sollt Spaß haben, vielleicht interessiert euch das eine oder andere, deswegen ja. Lasst uns einfach davon haben. Also wir waren vor ein paar Wochen eben live und auf Instagram und hier Alex hat die Effekte entdeckt, deswegen, also an alle, die jetzt nur die Audiospur hören, schaut es euch auch an auf YouTube oder auf Instagram und so weiter, wo wir es auch immer ausspielen. Und wir waren live auf Instagram und der Alex, also Wrestling-AlexWright, sein Instagram-Account, und Wrestling-Infos.de, also Wrestling-Infos.de, waren wir zusammen live. Und dann haben wir uns im Nachhinein überlegt, eigentlich wäre es ja cool, was gemeinsam zu machen in diese Richtung. Genau. Und das machen wir jetzt auch. Wir wissen aber auch einfach noch nicht so genau, wie wir das Ding nennen wollen. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen da ein Gewinnspiel draus. Und zwar verlosen wir eine WrestleCrate-Box. Ja, sehr gut, dass der Filter drinnen ist. Es ist auf jeden Fall eine WrestleCrate-Box. Besser, das sieht man. Ja. Und genau, die verlosen wir. Schreibt einfach in die Kommentare, egal auf Wrestling-Infos, in Instagram oder sonst wo, eure Vorschläge für einen Podcast mit mir und Alex. Und wir schauen einfach, der Esel nennt sich immer zuerst, das ist auch gut, Alex und mir. Und wir schauen einfach mal, was so für Vorschläge kommen. Aber alle, die teilnehmen, unter denen verlosen wir die WrestleCrate-Box. Und ja, schauen wir einfach mal. Ja, wir sind aber auf jeden Fall stehen geht. Moment, nein, ich soll ja anfangen. Und zwar, ich habe auch wieder vom Team, habe ich Fragen vorbereiten lassen. Und die erste Frage, die sollte ich nicht anschauen, sondern die decke ich jetzt für mich quasi auf. Okay. Na, bin ich gespannt. Ja, ich hab jetzt gerade reingespitzt und die ist eigentlich echt bodenlos, bodenlos frech. Okay. Was qualifiziert uns eigentlich darüber, dazu, über Wrestling zu reden? Ja, lass mich mal überlegen. Also, ich habe gar nichts Besseres zu tun. bin schon in einem gesetzten Alter, also es trifft zumindest auf mich zu. Ich auch. So machen es ja die ehemaligen Wrestler, ja. Die sind immer so aktiv mit dem Körper, sondern eher mit dem Mund, ne? Ja. Was befähigt uns dazu? Ich weiß, was uns dazu befähigt. Die Leidenschaft fürs Wrestling. Das hast du mit Wrestling-Infos und das habe ich als ehemaliger aktiver Wrestler, als Wrestling-Schulinhaber und natürlich auch als Promoter. Ganze Leben lang befassen wir uns mit Wrestling, sowohl ich als auch du. Jetzt bin ich der Esel, ne? Weil ich mich das genannt habe. Und von daher glaube ich, ja, wir wollen einfach Spaß haben und den Fans da draußen ein paar Infos geben übers Wrestling oder auch ein paar Infos, die man vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit leicht bekommt. Ja. Ja, wir sind ja letztes Mal stehen geblieben mit so einem kleinen Cliffhanger, wo du meintest, ja, darüber reden wir das nächste Mal. Da ging es darum, und jetzt stelle ich die Frage auch nur, jetzt schreibe ich das auch noch, beziehungsweise wie es mir aufgeschrieben wurde, warum hat es in der WCW eigentlich nie wirklich so geklappt? Naja, was denkst du, wo lag, dass du nie zum Heavyweight Champion gepusht wurdest und ähnliches? Also du hast viele Titel erreicht und das ist natürlich richtig krass und alles. Aber so die letzte Stufe, da, ja. Die letzte Stufe, ja, der Heavyweight Title, der wäre schon was Besonderes gewesen und was Tolles. Da gibt's ganz, ganz viele Punkte, wieso, weshalb, warum, ja. Wo fangen wir da an? Das füllt ja schon mehrere Episoden, würde ich sagen. Ja, ist kein Problem, dann hören wir halt wieder auf. Es ist einfach so, ein paar Mal hatte ich echt leider Pech. Ja, also okay. Das eine Mal, wie sie mich zum jüngsten US-Title-Champion machen wollten, da hatte ich damals die Deborah McMichael als meine Managerin an der Seite. Gerade, ja, in der Woche hatte ich dann meine starke Verletzung mit der Gehirnblutung, wo ich dann blind wurde. Okay. Ja, dann war das schon mal weg. Und warum hatte ich das? Ja, einfach, weil ich meinen Spot on the Show nicht verlieren wollte. Deswegen habe ich mit Verletzungen gerungen, in dem Fall mit Gehirnerschütterungen. Und die habe ich nie auskuriert, weil ich eben immer an der Show sein wollte und weil sie mir ja gerade schon einen Push gegeben haben. Und dann war das einfach zu viel. Und der Körper hat gesagt, nee, so nicht mit mir. Ja, und hast du dann hast du es dann richtig auskurieren lassen? Ja, da musste ich ja. Aber trotz allem schätze ich dich ja auch so ein, dass du trotzdem schnellstmöglichst wieder in den Ring auch wolltest, als es dann wieder ging. Ja, das ist schon klar. Aber zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, da war ich 21, 22. Ja, 21 war ich da. Boah, das ist auch echt jung, ne? Also, ja, naja, auf jeden Fall. Ich musste mich da auskurieren, weil es war ja erstens nicht sicher, ob irgendwas zurückbleibt. Sprich, blind war ich ja da den ganzen Tag. Gott sei Dank hat mein Körper das absorbiert, weil ich noch so jung war. Aber danach hieß ja erst einmal, nee, ich darf nicht mehr wrestlen, etc., etc. Und das war eine harte Zeit. Ich musste auch einen ganzen Monat im Dunkeln liegen, durfte mich nicht bewegen, lauter so Geschichten. Ich war jetzt noch im Krankenhaus, das erste Mal, wo ich aufstehen durfte. Da musste mich meine Frau führen, dass ich überhaupt laufen konnte. Also es war schon alles nicht so einfach. Und das Schlimme für einen Profisportler ist ja auch immer den Vertrauensverlust zum eigenen Körper zu haben. Ne? Also ich konnte zwar dann sehen und war unendlich dankbar, aber ich wollte ja unbedingt zurück in den Ring und habe bloß nicht gewusst, wie ich das wieder anstellen soll. Na, also man hat dann immer im Hinterkopf, oh Mann, hoffentlich hält es der Kopf aus, hoffentlich kriegt man halt eine Gehirnblutung, setzt man da sein Leben aufs Spiel, etc., etc. Und ich war ja noch sehr jung und ja, also wie das vorgefallen ist, da hatte ich gerade mir ein Haus gekauft, war seit 2 Tagen verheiratet mit der Frau und musste meiner Frau mehr oder weniger sagen, hey, Schnucki, ich weiß nicht, wie es weitergeht, ich bin blind. Ja, das war so ziemlich einer der härtesten Telefonate, die ich je geführt habe im Tage. Naja, auf jeden Fall hatte ich ja Glück. Moment, wie hat sie reagiert? Ja, die war fix und fertig. Ne? Ja, ne? Geschockt, also. Ja. Ja, ist dann gleich nach in die Stadt geflogen, wo ich im Krankenhaus gelegen bin. Nee. Und Scotty Riggs war bis zu dem Punkt bei mir. Der hat mich da ins Krankenhaus mitgebracht. Das war Scotty Riggs, für diejenigen, die ihn nicht kennen. Das ist von American Males ein Team-Player da gewesen. Und naja, auf jeden Fall. Wo war ich jetzt? Ach so, ja. Und dann, wie gesagt, in Atlanta, wo ich gewohnt habe, das ist ja Holzbauweise. Nach dem Monat habe ich dann langsam angefangen, halt wieder ein bisschen Fitness zu machen. Und dann habe ich versucht, Bombs zu machen, also Fallschule in meinem Esszimmer. Und ja, da war es mir immer ein paar Stunden schlechter nach, so im Kopf und alles. Und das habe ich halt dann jeden Tag gemacht, immer wieder, und habe mich halt dann langsam so hingearbeitet, dass die Zeitdauer ich verkürzt habe. Und wie ich mich bereit gefühlt habe, habe ich dann gesagt, okay, ich gehe in die Wrestling in WCW Powerplant zurück. Habe da trainiert und habe mich da eben mehr gesteigert. Und dann bin ich zum Office gegangen und habe gesagt, Leute, ich bin bereit, ich möchte den Ring. Und dann haben die gemeint, nee. Das darf nicht mehr. Nicht mehr in den Ring. Das gar nicht mehr. Nein, die haben gesagt, ich darf nie mehr in den Ring steigen, weil der Arzt gemeint hat, ja, das ist lebensgefährlich, ich könnte hops gehen. Und ja, und da, die wollten natürlich nicht, dass irgendjemand sie verklagt. Ja. Und dann war ich natürlich erstmal fix und fertig. Das war fast genauso schlimm wie die Verletzung an sich, ja, weil. Zu wem bist du da gegangen? Also, wie darf ich mir das? Eric Bischoff. Okay, genau. Alles klar. Gut. Okay. Eric Bischoff und halt die Writer, ich weiß gar nicht genau, schon so lange her, wer war denn da gerade? Booker auch. Aber ich darf mir das so vorstellen, du bist da reingegangen oder hast halt einen Termin wahrscheinlich ausgemacht mit denen und hast gesagt, hey, du willst wieder. Ja, gut, das war ja schon in der Powerplant, die neue Powerplant, wo praktisch Office und Powerplant zusammen war. Okay. Da war das dann leichter, jemanden über den Weg zu laufen oder jemanden zu erwischen, ne? Mhm. Ja, auf jeden Fall, es war echt mal ein großer Rückschlag, weil ich ja echt hart dafür gearbeitet habe, dass ich wieder bringen kann. Und ich kannte ja nichts anderes. Es war ja schon immer mein Traum, Wrestler zu werden. Und ja, das war erst mal ein Setback. Und dann bin ich halt von einem Arzt zum anderen gerannt und habe mir versucht, einen Attest zu holen, dass ich gequeert bin, also dass es okay ist. Das hat am Anfang nicht zugeklappt, bis ich dann einen gefunden habe, der es mir bestätigt hat. Mit dem Attest bin ich natürlich gleich zu meinen Chefs gerannt und habe gesagt, hey, seht ihr hier, ich bin fähig, in den Ring zu steigen und zu performen und jetzt will ich in den Ring. Rückblickend betrachtet, warst du es auch wirklich? Also, wenn du, weil du bist, du hast ja verschiedene Ärzte aufgesucht und so weiter. Und dann hast du diesen einen gefunden und. Ja, doch. Das war ich da schon. Also ich wäre jetzt, ich meine, auch wenn ich leidenschaftlicher Wrestler bin, ich bin ja nicht blöd und hätte mich in den Ring gestellt, wenn ich gewusst hätte, ich fühle mich so, als wenn ich gleich Pops gehen würde, ja. Also ich war mir da schon bewusst, dass ein Risiko besteht, aber ganz ehrlich, jeder Wrestler, der in den Ring steigt, hat ein gewisses Risiko. Ja, und klar. Ich habe einfach meins jetzt nicht überdimensional mehr bewertet als die von einem normalen Wrestler jetzt, ja. Ja, auf jeden Fall habe ich das denen gezeigt und dann haben sie mich so angeschaut und habe ich mir gedacht, oh Mann, jetzt kann ja nicht sein, jetzt habe ich da das Attest. Und dann haben sie schon gecheckt, dass Wrestling mein Leben ist, ja. Und dann haben sie nach ein paar Tagen haben sie dann mir Verträge unter die Nase gelegt, die waren so einen Zentimeter dick, ja, und auf jeder Seite war gestanden, hör zu, du stellst dich auf eigene Verantwortung in den Ring. Ja. Dir ist bewusst, du könntest da drauf gehen, so ungefähr, ja, also wenn man es jetzt umgangssprachlich betitelt und ich habe das alles gar nicht so richtig gelesen, ich habe einfach unterschrieben und dann nach 2 Wochen war ich dann im Ring gestanden. Und dann habe ich viele, viele Jahre gerungen und habe auch Titel noch gewonnen und ja. Aber hat es der Kopf mitgemacht? Also konntest du wirklich abschalten die ersten Male, also, dass du da wirklich also das sagst? Ja, also das sind 2 verschiedene Faktoren. Einmal ist der mentale Faktor, der einen ziemlich zu schaffen macht als Profisportler, weil, wie gesagt, egal ob man jetzt eine Knieverletzung hat oder jetzt eine Gehirnverletzung oder was auch immer, hat man das ja im Hinterkopf. Hoffentlich passiert, da traut man sich seine Aktionen so zu machen. Was kann ich alles nehmen, wenn ich in den Ring gehe? Ist der Bomb vielleicht zu gefährlich? Ist es zu verfrüht? Wie muss ich mich hier schützen? Sage ich das meinen Gegner? Sage ich es nicht meinen Gegner? Weil, na, es ist ja... Ist ja auch eine Vertrauenssache, ja. Absolut. Und nicht jeder Gegner geht ja mit solchen Informationen positiv um. Ne? Es ist ja ein Konkurrenzsport, wo es um viel Geld geht. Ja, das ist nicht so einfach. Aber das ist schon mal ein Faktor gewesen, wo ich hart zu kämpfen hatte, weil es war doch tatsächlich so, nach den Kämpfen war es mir doch zeitweise immer schlecht, bis ich meinen Kopf anscheinend wieder dran gewöhnt hat. Und in der Zeit bin ich dann auch schon oft alleine on the road gewesen, weil ganz am Anfang bin ich mit viele andere gereist und so, ne? Aber irgendwann wurde mir das zu viel und habe mir selber ein Mietauto und so immer genommen und dann bin ich halt, sagen wir mal, von Salt Lake City nachts durch, dann in den nächsten Bundesstaat, was Idaho oder was weiß ich da, diese Staaten da oben, wo was kein Mensch lebt, dann stundenlang alleine nachts gefahren, nur die Sterne, ich mit meinem Schlechtsein, ja, und habe immer nicht gewusst, ob ich in die nächste Stadt ankomme, so ungefähr. Ja, also das war schon hart am Anfang. Hart war auch, wenn man im Kampf dann eine eingeschenkt bekommen hat, die jetzt unglücklich getroffen hat und dann auch mal gleich gemerkt hat, wow, ja, es war schon anders als zuvor. Ne? Also das ist ein Faktor definitiv und dann halt der körperliche Faktor, ne, dass man sagt, hey, traut man sich das alles und was weiß ich. Aber das ging dann, wie gesagt, nach einem halben, dreiviertel Jahr ging das dann wieder und dann hat sich auch das Mentale entspannt. Du hast gemerkt, hey, mir wird es zwar schlecht, aber es passiert nicht mehr, es läuft alles. Gab es irgendeinen Move, den du danach weniger gerne gemacht hast, wo du sagst, hey, das, ja. Naja, in dem ersten Dreivierteljahr oder halben Jahr, ich weiß nicht genau, wie lang das war, wollte ich eigentlich keinen Bomb nehmen, keinen Schlag bekommen auf den Kopf, eigentlich gar nichts, weil ich immer gespürt habe. Ja, also, klar. Aber nee, danach war das alles wieder cool. Und ich muss sagen, wirklich die meisten Kollegen waren da auch sehr rücksichtsvoll. Habt ihr da eigentlich, habt ihr so Mental Coaches oder ähnliches gehabt? Also echt das? Nee, das ist ein großes Problem, dass bei den Wrestlern du ja eigentlich, zumindest in meiner Zeit war das so, gegenüber anderen Profisportlern in Amerika bist du da eigentlich ziemlich allein gelassen gewesen. Wir haben gerade mal zwei Physios gehabt, ja, aber die waren bloß on the show, immer da vor Ort. Also es war jetzt keine permanente Behandlung. Das ist nicht so wie bei die NFL oder bei NBAler oder was auch immer, die permanent ein ganzes Staff haben, die mitreisen und ihr alle zusammen im Bus reist und im Hotel ihr gepflegt werdet und behandelt werdet, und genauso Mental Coach oder sowas gab es nicht. Die hätten nämlich sehr viel zu tun gehabt bei Wrestler. Wahrscheinlich. Ja, aber wer weiß, wie gut es dann geworden wäre. Also jetzt mal rein realistisch, weißt genau. wer weiß, wie top das dann gewesen wäre. Genau, aber das ist bis heutzutage ja eigentlich nicht der Fall. Es ist ja auch so, dass die Wrestler, die Profi-Wrestler, haben ja auch keine Off-Season. Ja, gut. Im Gegensatz zu allen anderen Sportarten, bei uns das ganze Jahr über. Ne? Und das ist halt, du musst halt lernen, mit Schmerzen zu leben. Ja, also du nimmst auch Sachen nicht mehr so ernst, weil du weißt, hey, naja, nach zwei Wochen wird es schon aufhören. Ja, schlechte Wahl wäre natürlich, wenn du dann irgendwie Painkiller und so ein Zeug nimmst, ja, was ja auch viele nehmen. Sowas wäre an sich schon nicht schlecht gewesen damals. Die Frage liegt natürlich jetzt nahe. Hast du so Painkiller oder ähnliches viel genommen? Hast du, also gar nicht genommen ist wahrscheinlich jetzt ausgeschlossen, würde ich jetzt mal sagen, weil der Schmerz war ja da, aber wirklich, dass du irgendwelche Probleme oder irgendwas in die Richtung mal hattest? Also du kennst mich ja jetzt schon länger, ja. Ich weiß, du musst es fragen, aber du hättest dir wahrscheinlich die Antwort schon denken können. Natürlich. Nee, Painkiller habe ich nicht genommen. Also okay. Ich bin der Meinung, der Schmerz gehört im Leben dazu. Hm. Ohne Schmerz kannst du halt wissen, wann es dir gut geht. Also ich bin, alles, was man aushalten kann, von Schmerzen habe ich eigentlich ausgehalten. Natürlich habe ich vielleicht einmal einen Painkiller genommen, jetzt wie normaler Mensch, ja, wenn es wirklich nicht anders geht mal. Aber auch dann, ich nehme zum Beispiel privat auch keine, wenn ich Kopfweh habe oder irgendwas, nehme ich nichts. Also ich bin einfach nicht. Und ich habe zu viele Beispiele gesehen von meinen Kollegen, wie es enden kann, wenn man da zu viel nimmt, weil ja die Toleranz immer mehr ansteigt im Körper. Du nimmst immer mehr und mehr und mehr. Und wenn du es nicht bekommst, tut dein Körper noch viel, viel mehr weh. Also die waren ja manchmal im Flugzeug, wenn 3 Stunden Flug, die waren ja krümmelkrumm danach, ja, weil es einfach die Schmerzen haben. Ne? Und ich habe Kollegen gehabt zum Beispiel, da haben die Tabletten gar nicht mehr ausgereicht. Die habe ich dann ins Krankenhaus gefahren und die haben es halt intravenös bekommen. Ja, war am Tropf gegangen. Und das wollte ich nie. Deswegen habe ich das auch nie gemacht. Aber die sind dann danach wieder in den Ring gestiegen oder war das für die dann klar? Nee, das war so gang und gäbe bei denen halt. Ja, das ist nämlich auch eine Frage, was mein Team mir aufgeschrieben hat. Kriegt man eigentlich mit, ab wann man körperlich nicht mehr wrestlen sollte? Also das ist jetzt wirklich so. Ja, der Körper sendet bestimmt Signale, aber ob man es mental auch verarbeitet, das ist immer die Frage. Weil loszulassen ist, glaube ich, einer der härtesten Sachen für einen Profisportler, wenn du in dem Beruf tätig bist. Weil erstens hast du die Leidenschaft dafür, du liebst den Sport, du liebst, viele lieben auch den Ruhm und im Rampenlicht. Klar. Und wenn das ja alles wegfällt, was sind sie dann noch? Ja, also da geht es eigentlich weniger ums Geld scheffeln, ja, sondern geht es einfach nur, diesen Lebensstil zu verlieren. Mal jemand zu sein, bewundert zu werden und auch sich ausleben zu können, auch sportlich aktiv zu sein. Also, Hattest du einen ausgeprägten Lebensstil? Einen ausgeprägten? Naja, keine Ahnung. Hast du hab alles im Leben ausgeprägt gemacht, schon vor meiner Zeit als Wrestler. Ja, aber jetzt keine Ahnung. Mit dem Geld, also Geld wäre sowieso ein Thema für eine zukünftige Ausgabe. Da würde mich auch einiges interessieren. Aber ist mir Geld geben? Das finde ich gut. Fast. So ähnlich. Da reden wir nochmal drüber. Aber Geld auf der einen Seite. Aber gerade dieses Ruhm, dieses gerne über einen roten Teppich laufen, weiß der Henker was und so. Hast du das extrem praktiziert? Weil eigentlich, als so wie ich dich kenne, bist du schon ein sehr bodenständiger Typ einfach. Und das, ja, naja, also so wie ich dich kenne, ja. Und ja, ich kann mir aber auch vorstellen, dass es jahrelang, das ist jahrelange Behandlung mit der Bratpfanne von meiner Frau, dass ich bodenständig bin. Immer dieselbe Bratpfanne oder waren es verschiedene? Keine Ahnung. Kein Kommentar. Nee, ich mache. Nee, naja, bei mir ist es ja der Fall, ich bin Second Generation Wrestler. Für diejenigen, die jetzt zuhören und es nicht wissen oder zuschauen, mein Vater Steve Wright hat es auch über 26 Jahre lang sehr erfolgreich und professionell auf der ganzen Welt gemacht, hat viele Jahre für New Japan gerungen, das ist die größte Liga in Japan, hat auch viele Jahre für die großen Ligen in Mexiko gerungen, hat auch in Amerika gerungen und natürlich in ganz Europa und Asien. Von daher, ich bin ja mit dem Business aufgewachsen. Also für mich war es ganz normal, Leute zu sehen, wie Vader, Owen Hart, Joshua Thunder Liger, Hiro Yamamoto, Lance Storm, William Regal, JBL. Ja, das sind alles, Razor Ramon, damals Scott Hall bei uns in der CBA, oder Texas Scott war er damals, den habe ich kennengelernt, da war ich 8. Also für mich war das alles so normal, ja, und das Wrestling war auch schon immer normal für mich. Also mein Vater ist auch sehr bodenständig, ja, also ja. Hat nie groß Party oder irgendwas gemacht, also ich kannte das eigentlich gar nicht anders, deswegen wie ich dann die große Chance bei der WCW bekommen habe, war mir bewusst, dass es eine riesen Chance ist, aber für mich war es halt Wrestling. Ich wollte wresteln, wollte auftreten und ja. Und wie ich dann halt dort bekannt wurde, ja, muss ich sagen, ja, das erste halbe Jahr war das dann schon, meine Frau sagte mir, da hatte ich so einen ganz mini kleinen Höhenflug, ja. Da hat sie mich schnell wieder runtergeholt und hat gesagt, hey, Alex. Wir waren ja da schon auch verlobt. Wir sind ja zusammen, seit sie 16, ich 17 bin. Aber nee, man muss sich schon selber zurücknehmen und immer reflektieren und sagen, hey, das, was du machst, ist nur Sport. Ich bin kein Arzt, ich bin kein, was weiß ich, wo ich große Verantwortung habe, sondern es ist nur Sport. Meines Erachtens ist es ein wichtiger Sport, weil er den Leuten Freude bringt. Ja, und Freude ist ja was ganz wichtig für die menschliche Seele. Also es hat schon eine Daseinsberechtigung, würde ich sagen. Aber man muss sich nicht zu ernst nehmen und es ist nur Sport, ja. Und es ist Sport-Entertainment. Deswegen. Bemerkenswert. Also jetzt wirklich, weil wenn du überlegst, du gehst darüber, gut, wir hatten sie letztes Mal auch, da du wurdest am Anfang nicht gezahlt und ähnliches und so weiter. Wie gesagt, anderes Thema. Aber dann, wie du gezahlt wurdest, wie du gezeigt wurdest und ähnliches, da dann sich auch trotzdem von seiner Frau auf den Boden bringen zu lassen, ist ja auch erstmal eine Leistung. Also, sowohl von deiner Frau als auch von dir. Ja, genau, von meiner Frau ist die Leistung. Nee, ich meine, wir haben uns schon immer sehr, sehr geliebt und in der Partnerschaft muss man ja, das hat ja nichts jetzt mit Wrestler oder Nicht-Wrestler zu tun. In der Partnerschaft sollte man immer auf die Bedürfnisse des Partners mit eingehen und auch zuhören und offen sein. Und das habe ich natürlich immer aufgenommen, wenn sie zu mir was gesagt hat, drüber nachgedacht. Und Gott sei Dank bin ich immer zum Schluss gekommen, sie hat recht. Das ist immer gut für die Beziehung. Nee, aber in dem Fall, das war schon wichtig. Und das andere, ich habe sehr, sehr gutes Geld verdient. Ich habe auch die ganze Welt bereist. Ich habe die Titel gewinnen dürfen. Ich habe mit allen möglichen Wrestlern dort wresteln dürfen und habe einen gewissen Bekanntheitsgrad. Und was mich sehr freut, ist auch immer noch nach jetzt 25 Jahren freuen sich die Leute, wenn sie ein Interview oder was auch immer, oder wenn sie mich sehen, dass es halt mich noch gibt vom Wrestling, ne? Dass sie mich sich noch an mich erinnern. Ne? Also irgendwas habe ich schon richtig gemacht. Also von daher bin ich dem Sport sehr, sehr dankbar. Ja. Und das ist jetzt eigentlich auch ein schönes Schlusswort für die erste Folge, muss ich sagen. Weil das war schon die erste Folge. Ich würde zumindest, ja, die Leute sollen noch sagen, ob es gefallen hat oder nicht und ähnliches und auch gerne fragen. Es hat nicht gefallen. Dann schickt Danke, Alex seine Frau mit der Bratpfanne vorbei. Ja, meine Frau kommt dann. Ja, genau, dann schickst du deine Frau mit der Bratpfanne vorbei. Sollen die Leute doch wirklich mal sagen, ob es euch gefallen hat oder ähnliches und auch gerne Fragen in die Kommentare schreiben. Weil wir greifen das natürlich auf und nehmen uns das mit. Ich habe einen ganzen Berg an Fragen, aber ich glaube, dass die Zeit jetzt gar nicht so unklug war und wir haben so einen kleinen Überblick mal gegeben und steigen einfach das nächste Mal wieder ein. Möchtest du den Leuten noch zum Abschluss was sagen? Schau das nächste Mal bei uns wieder zu. Wir würden uns freuen, oder? Ja, klar, auf jeden Fall. Dann zähle ich vielleicht noch die paar anderen Punkte auf, die ja verhindert haben. Du warst noch gar nicht. Heavyweight Champion. Okay, alles klar. Ja gut, dann bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Und zuhören. Ciao.